Vorbemerkung des Autors. Dies ist eine rein fiktive Geschichte. Alle Hauptakteure sind frei erfunden. Da die Handlung vor dem historischen Hintergrund der 1970er Jahre spielt, kann der Hörer gewisse Gestalten der Wirklichkeit erkennen, die während der 70er Jahre eine Rolle gespielt haben. Ich hoffe, keine dieser Gestalten falsch interpretiert zu haben. Einen dritten Kongressdistrikt in New Hampshire und auch eine Stadt Castle Rock in Maine gibt es allerdings nicht. Chuck Chatsworths Leseübung stammt aus Firebrain von Max Brand, zuerst erschienen bei Dodd, Mead & Company Incorporated.